1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Abend, heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Johann. Johann ist 45. Hallo Johann. Hallo Domian. So, über was reden wir? Ja, ihr habt eine Entscheidung meines Lebens vor mir. Mhm. Ich will jetzt in 2 Wochen nach Wien übersiedeln. Du willst in 2 Wochen nach Wien übersiedeln? Genau. Von wo? Vom tiefsten Allgäu. Aha. Also wirklich, das ist JWD. Ja, aber immerhin schon mal Bayern und Süden ist ja schon mal ein bisschen ähnlich zu Österreich. Ja, absolut. Also ich war jetzt so zwei Monate, Mai und Juni, war ich in Wien zugegen, Monate, hab da einfach Urlaub gemacht und ich kenne die Stadt schon seit 15 Jahren und die ist mir ans Herz gewachsen und ich habe da eine Frau kennengelernt. Ah, der Liebe wegen gehst du nach Wien? Ja, also der Liebe zur Frau wegen und zur Stadt. Mhm. Wobei jetzt natürlich, ich meine, in der kurzen Zeit kann man jetzt nicht richtig sagen, ob das auch wirklich funktioniert. Also es ist halt ein Risiko. Hast du jetzt kürzlich die Frau auch erst in Wien kennengelernt? Ja, genau. Ah, das ist ja schon irre. Ja, also es ist auch so, ich muss vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt. Mhm. Und ich war selbstständig, ich habe eine Firma gehabt mit 10 Mitarbeitern, die musste ich aufgeben und habe mich Gott sei Dank gut abgesichert und bekomme auch eine Rente und tue eigentlich nichts. Also ich bin Rentner sozusagen und kann im Prinzip leben, wo ich will, in ganz Europa oder eigentlich sogar auf der ganzen Welt. Und es ist irgendwie jetzt, wenn du JWD lebst, dann hast du... mir fehlt einfach so ein bisschen der Ausgleich. Ich will was arbeiten, irgendwas tun, irgendwas noch bewegen in meinem Leben. Das war jetzt auch lange nicht möglich, weil ich durch die Multiple Sklerose, ich musste Interferon spritzen und 5 Jahre lang und mir ging es relativ schlecht. Was hattest du denn für eine Firma früher? Eine Druckerei. Ah, okay. So eine Offset-Druckerei. Und du hast dein ganzes Leben auf dem Land gewohnt oder in der Provinz gewohnt, kann man das sagen? Ja, also gebürtig bin ich aus Augsburg, aber da war es so auf dem Land, also Augsburg ist sogar die größere Stadt, aber die letzten fast 20 Jahre sind es jetzt im Allgäu, in der Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern und ja, es ist halt, meine Ex-Freundin hat damals zu mir gesagt, es ist ganz gut, dass ich jetzt endlich mal herauskomme von hier, aus dem Kaff sozusagen und einfach jetzt wieder nach vorne schaue und auch aufgrund dessen, was ich jetzt alles erlebt habe und so weiter. Und aber es ist trotzdem so eine innerliche Angst, weil ich reflektiere mich so selber gerade und denke mir, boah, das ist schon ganz schön heftig, was ich jetzt hier mache, weil ich habe hier ein Haus und das ist mein Eigentum. Und aber das verkaufst du nicht? Nee, das habe ich jetzt vermietet an ein leere Ehepaar und ganz aktuell. Erzähl mir doch mal was zu deiner Liebe. Wo hast du die denn so zufällig in Wien kennengelernt? Ja, das war ganz lustig. Also ich hatte so eine App runtergeladen mir mit dem Telefon und über diese Telefongeschichte, über diese App haben wir uns praktisch gedatet. Dein Telefon funktioniert gerade auch nicht sehr gut. Es klackert und klickert so. Wie bitte? Ich sag, dein Telefon funktioniert auch gerade nicht sehr gut. Es klackert und klickert. Ah, verstehe. Aber red mal weiter, vielleicht erholt es sich ja wieder. Okay, vielleicht sollte ich mal, bin eigentlich relativ nah vom, aber das ist vielleicht JWD unter Umständen. Einen Augenblick, dann gehe ich mal runter, vielleicht ist es besser. Es wird immer schlimmer. Jetzt geht Johann wahrscheinlich von oben durchs Treppenhaus irgendwo zur Sendestation des Telefons. Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, nee, es wird nicht besser. Aber erzähl mal ein bisschen weiter. Wenn es nicht geht, dann unterbreche ich dich, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Okay, gut. Die Frau, die ist mir absolut ans Herz gewachsen und sie ist sehr loyal und Sie hat eine Tochter und ich, wir haben eben entschieden, oder sie hat gesagt, okay, wir wohnen zusammen, wir versuchen das. Ja. Und, Johann, ich unterbreche. Ich glaube, wir müssen dich neu anwählen. Das ist zu nervig. Das ist eine sehr schlechte Leitung. Wir wählen dich nochmal neu an. Du legst bitte auf. Okay. Tschüss, bis gleich. Ciao. Tschüss, ja. So, 0800 220 5050. Übrigens, ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr diese Woche bei uns wart, die letzten 3 Wochen haben wir natürlich auch immer ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Aber diese Themen bestimmen nicht wir, sondern ihr bestimmt die Themen. Ihr könnt die Themen auswählen. Wir haben auf 1live.de 10 Themen zur Auswahl gestellt und ihr könnt abstimmen. Und ich bin gespannt, welche Themen ihr haben wollt. Also 3 Themen sind relevant, 3 Themen brauchen wir. Und ich werde euch morgen das große Endergebnis verkünden. Also 1live.de, da sind die Themen. Schaut mal rein und klickt das an, was ihr gerne haben wollt. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich mich um dieses alberne Wort voten herumdrücke. Das nervt mich total, wenn ich das im Fernsehen immer sehe. Voten, alle voten, voten, voten. Nein, das heißt abstimmen. Ganz normal abstimmen. Und ihr könnt es bei uns abstimmen. So, hier ist Marianne. Marianne ist 82. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin ja ganz überrascht, dass ich so gut durchgekommen bin. Ja, und du bist fabelhaft zu verstehen. Na, das ist gut. Das ist ganz toll. Liebe Marianne, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe eine ziemlich schwierige Lebenslage im Moment. Das heißt schon eigentlich schon lange. Aber zurzeit hat sich das eben so gesteigert. Ich habe einen schwerkranken Mann, also demenzkrank. Schwerst demenzkrank. Seit 11 Jahren. Ach du je. Und ich habe die ganze Krankheit sozusagen mitgelebt. Und er war so ungefähr 7 bis 8 Jahre zu Hause. Und anfangs ging es ja noch alles recht gut und ich konnte ihn noch betreuen und dann kam noch eine Pflege dazu und dann ging es auch noch, er konnte noch aufstehen und essen zu Hause und einiges so machen. Und dann wurde es aber so schlimm, dass er hinstürzte, dann hat man noch Parkinson festgestellt und er kam dann nochmal zurück aus dem Krankenhaus, musste aber wieder rein. Und ich musste mich dann entscheiden, ob ich ihn zu Hause behalte, hätte ich also alles umstellen müssen, oder ob er ins Heim kommt. Und da habe ich mich also schweren Herzens entschlossen, weil unsere Wohnung auch so ungünstig liegt, ohne Fahrstuhl und so weiter, dass ich ihn ins Heim gebe. Und wie geht es ihm und gesundheitlich? Dann geht es ihm die erste Zeit auch noch so einigermaßen, aber er konnte nicht mehr aufstehen. Also deswegen habe ich ihn ja weggegeben, weil ich hätte ihn ja nicht mehr hochgekriegt und ich hätte ihn voll pflegen müssen. Ja, und der Zustand hat sich jetzt weiter verschlechtert. Ja, der hat sich so verschlechtert, dass er eben jetzt also ein kompletter Pflegefall ist und immer im Bett liegt. Naja, also er liegt schon lange im Bett jetzt, die letzten 2 Jahre, möchte ich sagen. Ach du lieber Gott, was für ein Leid. Und verfällt immer mehr. Und mir wird jetzt immer mehr bewusst, also dass ich nehme ja schon immer wieder Abschied von ihm, dass das vielleicht gar nicht mehr lange dauert, wie er das durchhält. Also wie alt ist er? Er ist ja auch schon 84. Wenn du ihn besuchst, hast du den Eindruck, dass er irgendwie dich noch wahrnimmt, erkennt? Also praktisch gar kaum, höchstens wenn ich ihm so die Hand festhalte. Dann drückt er manchmal zurück. Ich weiß nicht, ob das ein Reflex ist oder ob er mich da spürt vielleicht. Ich gehe jedenfalls 3-mal die Woche hin, um ihn zu sehen. Und weil ich denke, es tut ihm auch ganz gut. Aber mein Problem ist jetzt vor allen Dingen auch, dass mich zeitweise solche Ängste plagen. Welche Ängste, Marianne? Also ich habe Angst, wenn ich denke, er stirbt da. Ich möchte natürlich im Grunde schon dabei sein, aber dass ich das nicht mehr verkrafte oder so. Ich habe also solche schreckliche Todesangst, dass ich ihn tot sehe und dann kommt natürlich mein eigenes Leben, sage ich mir, mein Gott, ich bin ja nun auch alt, das ist ja nun nicht mehr so üppig, was ich vor mir habe und dann denke ich praktisch drüber nach, was ich immer so weggeschoben habe, was dann so nach dem Sterben kommen würde. Lass uns doch erstmal über deinen Mann sprechen. Du sagst, dass du Angst hast, ihn in Tod zu sehen. Ja, dass er dann praktisch also erstarrt und nicht mehr da ist. Und aber Marianne, weißt du, was ich glaube? Dass dein Mann, den du kanntest und den du geliebt hast, davon gehe ich mal aus, dass... Ja, ja, wir hatten eine gute Ehe. Dass ihr eine gute Ehe hattet. Dieser Mann hat sich eigentlich schon lange von dir verabschiedet. Dieser Mann ist, glaube ich, schon lange nicht mehr bei dir. Ja, das glaube ich ja auch, natürlich. Und jetzt, wen du da immer noch besuchst, das ist ein sehr, sehr, sehr schwer kranker Mensch, eine schwer kranke Hülle, kann man fast sagen. Und es wäre eigentlich eine Gnade, wenn er sterben könnte. Ja, so denke ich auch manchmal vom Verstand her, denke ich. Und da brauchst du keine Angst vor. Und da brauchst du keine Angst vor haben oder keinen Schrecken empfinden, sondern eigentlich vielleicht sogar eine Erleichterung spüren, sowohl für ihn, aber auch als auch für dich, weil du bist ja nun auch schon so viele, viele Jahre mit dieser Krankheit und dem Leid konfrontiert. Das ist das eine, aber das andere kann ich gut verstehen, dass dich natürlich der Tod deines Mannes auch mehr an dein eigenes Ende erinnert. Ja, sicher. Naja, ich muss dazu sagen, ich bin sowieso, auch schon als Jugendliche hatte ich also viel Ängste, Platzängste, und ich konnte dann nicht mehr verreisen und nicht mehr Zug fahren und war dann ziemlich lange in psychotherapeutischer Behandlung und habe die Ängste aber bekämpft, indem ich mich denen ausgesetzt habe. Aber da war ich ja jünger und das habe ich auch geschafft. Und ich habe auch später noch meine Flugangst überwunden, und damit ich mit meinem Mann mal mitfliegen konnte ins Ausland und so. Also jedenfalls... Du bist eine erfolgreiche Angstbekämpferin. Ich bin eine Angstpatientin, kann man sagen. Ja, aber auch eine Bekämpferin der Angst. Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich kämpfen soll. Was... abgesehen jetzt von deinem Mann, vor was hast du bezogen auf dich Angst? Also ich muss sagen, ich bedauere es sehr, dass ich nicht irgendeinen Glauben habe an irgendwas, was mich so ein bisschen mehr halten würde. Was denkst du denn, was der Tod bedeutet? Ich denke ja, der bedeutet eigentlich gar nichts. Das ist mir die allerlogischste Vorstellung, wie es auch manche andere haben, dass man nämlich vor der Geburt nichts gewusst hat und nachher ist es genauso. Und das hat ja auch eine gewisse Beruhigung. Das ist ja dann auch ein tiefer Frieden das eigentlich. Das wollte ich gerade sagen. Man weiß ja nicht, dass man tot ist. Man weiß es nicht. Nein, ich habe aber Bekannte, deren Männer auch gestorben sind, und die eine glaubt an, dass ihre Seele weiterlebt, und die andere an Gott. Und das ist dann auch schon immer ein bisschen einfacher noch. Ja, und definitiv. Ich habe da keinen Glauben, sondern ich sage mir, es ist halt dann aus. Und wenn man dann sich das so ganz genau mal vorstellt, ist es ja doch ein bisschen eigenartig. Ich habe auch dein Buch gelesen mit viel Interesse, und das hat mir schon auch also ein bisschen die Augen geöffnet. Du hast ja dich da sehr auseinandergesetzt damit. Es ist keine Hilfe in dem Sinne, ja. Denn keiner kann ja sagen, das ist jetzt irgendwie, man sollte das glauben. Nein, das kann keiner sagen. Das ist eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung, ob man den Weg des Spirituellen gehen will und kann, oder ob man das nicht gehen will. Ich glaube, ich kann das nicht. Und wie schaust du denn auf dein Leben zurück? Bist du mit deinem Leben so im Großen und Ganzen zufrieden? Im Großen und Ganzen, ja. Also ich muss sagen, ich hatte viel Glück. Ich hatte auch viel Glück also mit meinem Mann. Wir haben ja nur 50 Jahre zusammen gelebt. Und ich kann es mir besser nicht vorstellen. Marianne, da sagst du gerade was ganz, ganz Großes. Ich hatte sehr viel Glück und ich kann es mir besser nicht vorstellen. Was für eine Gnade, dass du als 82-jährige Frau so über dein Leben sprechen kannst. Da müsstest du dich doch eigentlich zurücklehnen und denken, okay, ich freue mich noch über jedes Jahr. Vielleicht habe ich ja sogar noch 10 Jahre oder noch länger. Naja, das glaube ich nicht. Egal, aber du könntest dich zurücklehnen und sagen, ich hatte ein gutes Leben. Dafür bin ich sehr dankbar, wem auch immer. Wem auch immer. Und nehme das Schicksal so, wie es ist. Ja, sicher, aber das ist ja der Punkt, dass diese alten Ängste wieder hochkommen. Also die Ängste überhaupt, ja, dass die mich wieder so packen, dass ich denke, ich überstehe das gar nicht. Aber was genau für eine Angst ist es? Ja, dass ich mit dem Abschied nehme und dann bei der Beerdigung, wie man sowas übersteht. Also ich muss nur dazu Folgendes sagen, ich fühle zum ersten Mal, wie das ist, wenn man sich von dem nächsten Menschen trennen muss. Ich hatte ja auch meine Mutter, meinen Vater und Verwandte und so. Und ich habe das nie so empfunden. Und ich habe eigentlich, was sehr eigenartig ist, auch nie richtig trauern können. Ich habe, das ist mir jetzt erst klar geworden. Meine Mutter war sehr alt, wir haben die auch gepflegt und es war eigentlich, ist einen guten Tod gestorben, einen ruhigen Tod. Und mein Vater ist sehr plötzlich gestorben, sehr jung und das war ein Schock allerdings. Aber ich habe nie Trauer kennengelernt, was ich jetzt schon so ein bisschen habe. Ich glaube, du trauerst schon sehr lange, weil dein Mann so lange so schwer oder todkrank ist. Ja, eben. Und das aber ist eben, weißt du, da kannst du doch genau das machen, was du erfolgreich in deinem Leben gemacht hast. Du setzt dich der Angst aus und gehst in die Angst hinein. Das heißt, du wehrst die Trauer nicht ab, sondern lässt sie auf dich zukommen. Und ich bin ganz sicher, dass du das schaffen wirst und dass du das bewältigen wirst. Ja, schwieriger ist. Ich hoffe das. Ich habe dann immer diese Komplexe, dass ich mir sage, wenn ich die anderen sehe, die Freundinnen, die eben auch alleine geblieben sind, dass die das besser geschafft haben. Also dass ich nicht so, man sagt immer, man braucht da Stärke und Kraft und dass ich das dann mal nicht mehr habe und davor habe ich Angst. Ich glaube, die Angst brauchst du nicht zu haben. Lass es doch erstmal auf dich zukommen. Wie gesagt, dein Mann ist ja eigentlich schon weg. Ja, der ist schon lange weg. Und ich glaube, das ist auch ein Trost für dich, dass du jetzt nicht so plötzlich Abschied nehmen musst von ihm. Ja, das stimmt. Aber andererseits ist es auch belastend, wenn man dreimal in der Woche hingeht und sieht den Mann so verfallen. So, und genau. Und das ist natürlich auch schwer. Ja, aber und das wäre dann ja eine Erlösung, wenn du ihn nicht mehr siehst, wenn du ihn nicht mehr so leiden sehen musst. Ja, das muss ich mir aber noch richtig das musst du klar dir, machen, das weil ich nämlich dann immer denke, oh Gott, dann ist er aber ganz weg. Und das ist. Aber das ist ja ein egoistischer Gedanke. Das ist egoistisch. Ja. Das also, stimmt. Ich glaube, da kannst du dir sehr viel durch eigene Gedanken, kannst du dir da einiges klar machen. Ich weiß auch, dass er dadurch erlöst ist, das weiß ich. So, das ist das Allerwichtigste, nur darum geht es ja. Viel schwieriger ist die andere Fragestellung, dass du Angst vor deinem eigenen Sterben und Tod hast. Diese Angst ist viel schwieriger zu bekämpfen. Viel schwieriger, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist auch das, wenn ich mich in dich hineinversetze, du gehst davon aus, dass nach dem Tode nichts mehr ist. Mehr oder weniger. Manchmal denke ich doch, wir treffen uns wieder. Es gibt auch solche Gedanken. Also. Aber dann versuche dich doch ganz einfach dahin treiben zu lassen, wohin es dich auch führt. Entweder führt es wirklich in das Nichts, dann ist es so und man erfährt das nicht mehr, man weiß es nicht mehr. Es tut einem nicht mehr weh und man muss keine Sorge mehr haben. Oder es passiert wirklich doch noch irgendetwas, woran man gar nicht bisher glauben konnte. Ja, sicher, ja. Naja, sicher. Ich meine, ich quäle mich auch ein bisschen mit mir rum jetzt, weil ich, bei mir hat man auch Parkinson festgestellt, aber in ganz leichter Form. Und da ich sehr alt bin, ist nicht zu erwarten, dass das nun solche schlimmen Formen noch annimmt. Auch das ist schon mal gut. Aber ich habe eben auch so, nervlich bin ich so fertig. Also ich traue mich manchmal gar nicht weit zu laufen, weil mir dann so schwindelig ist. Und so, also und ich bin dadurch durch diese Belastung doch ganz schön runtergekommen. So, das ist ein gutes Stichwort. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Die nervliche Belastung. Gegen die nervliche Belastung kann man ja nur wirklich was unternehmen. Und da möchte ich sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal sprichst. Ja. Dass sie dir einige Tipps geben kann, man kann sich ja medikamentös auch ein bisschen was machen. Da gibt es ja viele Hilfsmittel und man steht nicht völlig alleine da. Ja, na, ich habe ja einen ganz guten Neurologen, aber wie gesagt, dann nehme ich die Parkinson-Tabletten, nehme ich auch eine Beruhigungstablette. Wir klären das mal im Hintergrund. Ja. Ich schlage vor, wir klären das mal, Marianne. Heute Nacht ist die Claudia hier und die Claudia wird dich jetzt anrufen. Ja. Dafür musst du bitte auflegen und sie meldet sich gleich. Also ich möchte mich nochmals bedanken, dass das heute so schön geklappt hat. Gerne. Ich möchte alles, alles Gute wünschen für die Zukunft. Dir auch. Und ich wollte unbedingt, weil ich die Sendung so oft verfolgt habe, unbedingt nochmal mit dir sprechen. Das hat mir wirklich gut getan. Das freut mich. Dafür bedanke ich mich sehr. Ich danke für das Vertrauen, liebe Marianne. Ja, und ich werde auch an deine Worte denken. Alles Gute wünsche ich dir. Du legst bitte auf. Ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und Jonathan, nicht Johann, sondern Jonathan ist jetzt hier. Genau. Hallo Jonathan, 19 Jahre, stimmt's? Hey, genau, Domian. Grüße dich. Jetzt habe ich dich gerade verwechselt mit dem ersten Anrufer, die ist Johann. Da scheint irgendwas nicht zu klappen mit der Leitung, deswegen haben wir ihn noch nicht. Ja, fast schon. Genau, ich wollte anrufen, also ich habe ähnliche Motive wie die Dame vor mir. Mhm. Ich wollte mich bei dir bedanken für die schönen Jahre in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren halt. Und genau, ich wollte mal mit dir reden. Wobei du ja noch sehr jung bist und wann hast du uns denn zum ersten Mal entdeckt? In welchem Alter? Ich glaube, ich höre euch seit ich 13 bin. Ah ja, okay. Auch schon 6 Jahre. In der Richtung. Ja. Ja, auch schon 6 Jahre. Also in letzter Zeit weniger, früher mehr. Mhm. Ich habe früher Fifi am Computer gesessen und World of Warcraft gezockt. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja, klar. Ist auch nicht so wichtig. Ja, doch. Ja. Ja. Perfekt. Genau, und da habe ich halt viele Stunden verbracht und da habe ich eben nebenbei immer deine Sendung gehört, wenn ich da so durch die Gegend gelaufen bin. Okay. Genau, weshalb ich anrufe ist, ich habe eine Liste und das ist so eine Liste mit Sachen, die ich im Leben mal gemacht haben möchte. Mhm. Und da stehen halt so ganz einfache Sachen drauf wie, Moment, ich habe mir die wichtigsten nochmal aufgeschrieben. Moment, also du hast die Liste erstellt, um Dinge zu verwirklichen in deinem Leben, die dir wichtig sind. Genau. Ja. Ja, Dinge, die man einfach mal so im Leben gemacht hat. Ja, wie viele Dinge stehen da jetzt schon drauf? Wie gesagt, ich habe die Liste leider nicht vor mir. Die habe ich zu Hause. Ich bin gerade erst umgezogen. Ach so. Also ungefähr. Und 10 ja, oder etwa, 20? Etwa 200. Ach, so viele? Ja, genau. Da hast du aber viel vor. Ja, natürlich. Das sind aber auch ganz viele Kleinigkeiten. Und da stehen halt so einfache Sachen auch drauf, wie zum Beispiel einen Baum pflanzen. Mhm. Alte oder, Tradition. Mit einem Heißluftballon fliegen oder Fallschirmspringen. Oder so ganz viele Orte besuchen, die sowas Besonderes haben, die Pyramiden oder sowas. Mhm. Und da stehen halt auch so ein paar, die haben sich eher so in den letzten Jahren, also ich habe die Liste schon ein bisschen länger, die kamen erst so jetzt letztens dazu, einmal Nacktbaden halt oder Nacktbaden. LSD. Nacktbaden, genau. Aha. Ja. Oder LSD nehmen, das stelle ich mir ganz interessant vor, das einmal zu machen. Oder in einem Fahrstuhl Sex haben. Das ist bestimmt auch ganz aufregend. Aber du musst doch ein Highlight haben, was ganz oben steht. Ja, mein Highlight ist heute Abend. Und zwar, das ist bei Domian einmal anrufen. Ach guck. Das steht auch auf der Liste. Auf der Lebenserledigungsliste steht das ganz oben. Das kann ich dann heute schon mit kannst du abhaken. Abhaken, genau. Ja, stell dir mal vor, ich meine, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig, dir vorzustellen jetzt, auch in deinem Alter. Du hast das alles abgehakt. Was glaubst du, wie du dich dann fühlst? Ich weiß nicht, fertig vielleicht? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber vielleicht doch. Ich weiß nicht. Fertig im Sinne, nicht im negativen Sinne erschöpft, sondern... Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Liste jemals komplett abgehakt bekommen werde. Weil da stehen halt auch ziemlich kostspielige Sachen drauf. Also Reisen, große Reisen. Genau, verreisen halt. Ja. Aber ich glaube auch, dass so in jedem Alter, in dem man ist, mit 19, mit 25, mit 35 und so weiter, hat man andere Prioritäten. Und vielleicht hast du, wenn du 25 bist, wenn du dann auf die Liste guckst und das hat sich noch nicht erledigt, dass du denkst, ach ja, interessiert mich auch nicht mehr, streiche ich wieder. Ich glaube, es ist immer altersabhängig. Ja, da kannst du natürlich recht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass ich mit 25 oder auch mit 40 sage, und ich bin da noch nie Heißluftballon geflogen, dass ich dann sage, nö, das mache ich jetzt auch mein restliches Leben nicht mehr. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber vielleicht irgendwelche anderen Sachen, dass du denkst, naja, okay, so wichtig ist es auch nicht. Aber ich finde es ganz schön, sowas zu machen, weil das motiviert einen ja auch, ja, halt Dinge zu tun, die einen interessieren und somit auch Erfahrungen zu sammeln, die man gerne machen möchte. Ich bin auch super froh, dass ich ja heute Abend mit dir reden darf, weil du machst es ja nicht mehr lange. Genau, und am 16. Dezember ist Schluss, ja. Genau, da wollte ich halt einfach meine Chance ergreifen und dir auch nochmal herzlich Danke sagen, weil wie gesagt, ich höre dir schon seit Jahren zu und in letzter Zeit eher weniger. Und es ist halt auch irgendwie immer so, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber wenn ich bei dir höre, wie ich diese ganzen Leute halt, wenn die von ihren Problemen erzählen und so, ja, dann merke ich halt eigentlich, dass meine Probleme gar nicht so groß sind und dass es mir eigentlich ja viel besser geht quasi. Also, Jonathan, das klingt jetzt blöd, aber... Nee, das ist auch nicht zynisch und das klingt auch nicht blöd. Was glaubst du, wie oft ich in all diesen vielen Jahren hier gesessen habe und genau das auch gedacht habe, wenn ich einen Anruf hatte mit einem ganz schlimmen Problem, mit einer schweren Erkrankung, junge Leute krebserkrankt sind, die kurz vor dem Tod standen und oder sowas. Ich habe diese ganzen Themensendungen auch zum Beispiel Sterben und Tod, da hatten halt auch, ja, wie du gerade gesagt hast, Leute, die so um ja mein Alter, vielleicht ein bisschen älter waren, angerufen, die halt wirklich todkrank waren. Und da habe ich mir gedacht, ja, wow. Also natürlich passieren mir auch schlechte Dinge, aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ja dem passiert. Genau, dann sitze ich, wollte es gerade noch fertig erzählen, dann sitze ich manchmal hier und schäme mich dafür, dass ich mich am Tage vielleicht über irgendeinen Alltagskram aufgeregt habe und schlechte Stimmung hatte, weil das im Verhältnis zu den großen, wirklichen Problemen, die es auf der Welt gibt und die Menschen haben, überhaupt nichts bedeutet. Und zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Insofern ist das nicht zynisch, was du gerade gesagt hast. Lieber, und es sind natürlich auch immer ganz witzige Sachen dabei. Genau. Da fällt mir ja auch gerade noch was ein, das wollte ich immer mal wissen quasi. Also es war vor 2 Jahren oder ich weiß auch nicht mehr, wie lange das her ist, mal eine Folge dabei gewesen. Ich kann mich halt leider nicht mehr ans Datum erinnern, du wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht irgendein Zuhörer, der das, keine Ahnung, aufgeschrieben hat oder so. Die will ich mir einfach nochmal anhören. Und zwar, es war so witzig gewesen, es ging halt darum, es hatte jemand angerufen und hat erzählt gehabt, er kann mit Geistern reden. Mhm. Und dann hast du ihn gefragt, ja, hast du auch einen Beweis dafür? Und er hat gesagt, er hat eine Aufnahme. Mhm. Und da hast du gesagt, ja, dann spiel die ab. Und das hat er auch gemacht. Aber er hat keine Aufnahme abgespielt, wo er halt mit Geistern kommuniziert oder so, sondern er hat ein Porno abgespielt. Und das hast du gar nicht mitbekommen im ersten Moment damals. Nee, ich erinnere mich gar nicht daran. Du erinnerst dich auch gar nicht mehr daran? Nee, das weiß ich gar nicht. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran und ich würde diese Folge unbedingt einfach nur anhören. Es war so witzig gewesen. Wir gucken mal, wo die war. Ich weiß es gar nicht so auswendig. Lieber Jonathan, ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Wünsche dir alles Gute. Ich wollte noch den Phil grüßen. Der hört wahrscheinlich auch gerade zu. Hoffe ich zumindest. Der hat mir versprochen. So, und ich hoffe, dass du viele Punkte auf deiner Liste erledigen wirst können. Toi, toi, toi, ja, alles Gute. Hoffe ich auch. Lieber Jonathan, mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, aber jetzt ist er wieder da. Johann, der nach Wien. Hallo, ja. Johann. Hallo, Domian. Ein zweiter Versuch. Johann, ja. Der im Allgäu lebt. MS erkrankt ist seit 15 Jahren, ne? Hast du gesagt? Ja, richtig. Ja. Und jetzt in Wien in Urlaub war vor kurzem. Genau, 2 Monate. Und hat sich in Wien sofort verknallt in eine Wienerin. So kann man, ja, in eine Wienerin und natürlich aber auch in Wien nochmal. Und in Wien also, auch nochmal. Und wir waren fünf stehen geblieben. Wo hast du denn deine Schöne getroffen in Wien? In einem Café. Also wir haben uns über so eine App kennengelernt, über so eine Dating-App. Ja, das habe ich noch verstanden gerade, ja. Genau. Und wir gingen dann ins Café und haben uns dann kennengelernt, genau. Im Wiener Kaffeehaus. Ja. So kann man sagen, ja. Und das war Liebe auf den ersten Blick? Also, jein, wobei das, da war was Verschüttetes bei mir. Ich kam eigentlich aus einer Beziehung raus, im Dezember, genau jetzt vor einem Jahr. Mhm. Die Frau hatte mich betrogen, mhm, und ich musste da einfach Abstand gewinnen und war vielleicht zu dem Zeitpunkt, also Liebe auf den ersten Blick würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich eher, dass ich sie lieben gelernt habe jetzt, so, oder einfach dieses Gefühl des Verliebtseins, das möchte ich ein Stück weit irgendwo von mir weghalten, weil ich denke, man mit 45 und mit dem, was ich auch schon irgendwo erlebt habe, möchte ich das ganz behutsam angehen und lieber dann lieben, ja, als dieses Verliebtsein ist immer so ein bisschen grenzwertig für mich. Alles sehr gut, nur so ganz behutsam gehst du es ja nicht an. Du hast jetzt gleich Nägel mit Köpfen gemacht, verlässt dein schönes Allgäu, ziehst gleich zu deiner Schönen nach Wien und... Ja, das stimmt, ja. Und das ist eine riesen Lebensentscheidung, die du jetzt gerade getroffen hast. Ja, schon. Und wohnst auch, wirst auch zu ihr ziehen oder hast du eine eigene Wohnung in Wien? Nein, ich würde zu ihr ziehen. Hoffentlich geht das gut. Ja, ja, das ist, genau, weil es ist halt, ich wohne jetzt hier im Allgäu in meinem Haus. Mhm. Seit 2008 bin ich alleinstehend. Ich habe halt etliche Fernbeziehungen auch schon hinter mir. Mhm. Habe einfach festgestellt, dass das auch nichts kann, so Fernbeziehungen. Mhm. Meistens Beziehungen zu nach München zu Frauen und nach Augsburg zu Frauen. Und die wollten aber alle nicht nachher ins Allgäu ziehen, weil die einfach dort so eingebunden waren in ihren Städten. Und was ich gar nicht verstehen kann. Ins schöne Allgäu ist dann ein Traum, ziehen zu können. Im Prinzip vom Wohnen sehr wohl, aber wenn natürlich die Kinder in die Schule gehen und so und die dann mittlerweile dann auch schon Freunde haben und die wollten dann auch nicht. Und aber weißt du, Johann, manchmal muss man im Leben auch mal verrückte Sachen machen und auch was riskieren. Du hast ja dein Haus nicht verkauft, sondern vermietet, wie du mir gerade gesagt hast. Ja. Das heißt, wenn das alles nicht klappen sollte, kannst du auch wieder zurückgehen. Du bist ja ein freier Mann. Ja. Insofern finde ich es gut, dass du es gemacht hast. Es ist ein Risiko, wirklich, nicht wegen Wien, sondern wegen der Frau, weil ihr euch noch gar nicht so lange kennt. Ja. Aber egal. Versuch es. Es ist halt immer grenzwertig. Ich denke, als Mann, ich benutze da immer Metapher. Also der Mann sollte ja eigentlich dieses Flussbett sein und die Frau ist das Wasser, das im Fluss, Flussbett fließt sozusagen. Mhm. Und weil ich meditiere auch sehr viel und ich habe mich in der Richtung versucht, auch weiterzuentwickeln. Und es ist halt immer grenzwertig, sich auf eine Frau halt tatsächlich zu verlassen. Also es ist einfach, eine Frau ist eher fließend und weniger verlässlich. Also das habe ich festgestellt. Die haben wollen wir solche Allgemeinplätze nicht hier verbreiten? Es gibt solche und solche. Klar, ja. Wann geht's nach Berlin, nach Wien? Ja, wie gesagt, in zwei Wochen. In zwei Wochen, also, so war es, ja genau, das hast du gesagt vorhin, ja. Ja. Koffer sind dann schon gepackt wahrscheinlich, ne? Oder? Naja, jetzt steht jetzt erst einmal nächste Woche, am Mittwoch steht der Umzug noch an, der Möbelumzug. Und weil ich stelle meine ganzen Möbel bei meinem Vater unter, die haben mir also auch groß signalisiert und dass ich da auch, weil ich komme auf jeden Fall einmal die Woche im Monat, möchte ich eben nach Bayern auch zurückkommen zu meinen Kindern, weil mir sind die Kinder auch ganz wichtig. Ach so, die Kinder leben im Allgäu. Ja, ja. Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist jetzt 18 und mein Sohn ist 16. Okay, und die leben bei der Mutter? Genau, also meine Tochter mittlerweile ist jetzt ausgezogen, die ist mit ihrem Freund zusammengezogen und mein Sohn lebt nur bei der Mutter. Ja. Also du hattest dich ja gemeldet zu unserer gestrigen Sendung, die Entscheidung meines Lebens. Ja. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass das ein gravierendes Ding ist, was du da gerade machst. Aber wie gesagt, ich finde es gut und ich wünsche dir von ganzem Herzen Glück dazu. Danke. Dass du dich gut einfindest in Wien. Kommst du denn mit den Wienern so zurecht? Ja, ich find die Wiener total cool. Mhm. Also dieser Wiener Schmäh und das ist alles leibernd und so, das hat schon was. Also ich mag diese Art, wie der Wiener jetzt auch mit Dingen umgeht, die jetzt vielleicht einmal nicht so toll sind, aber auch jetzt mit Sachen umgeht, das mit der Kultur und so. Man merkt schon, dass das ein Staat ist, auch ein Kaiserstaat ist, auch so wie Berlin zum Beispiel. Also das merkt man an jedem Winkel. Ja. So, Johann, ich drücke die Daumen, wir drücken die Daumen, auf dass du dein Glück findest in Wien. Okay. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Johann. Ich bin bald in Rente. Nein, Rente noch nicht, aber ich höre hier mit der Sendung auf, ja. Alles klar, okay. Ja, habe ich mir jetzt auch so gedacht, ja. Alles Gute, Johann. Ja, danke. Ciao, tschüss. Ciao. Und es geht um 1.34 Uhr weiter mit der Marika. Die ist 66. Guten Morgen, Marika. Hallo. Hallo. Ja. Du hörst mich, Marika. Hallo, du hörst mich. Ach so, Entschuldigung, Domian. Wir hatten vor 3 Jahren schon mal Kontakt miteinander. Und zwar war das damals die Geschichte, dass ich auf meinen Mann eingestochen habe, als er sich von mir trennen wollte. Ja, ich hatte den Staatsanwalt zugehört, der das gleich weitergegeben hat ans Gericht in Neu-Ulm, wo ich damals gewohnt habe. Und ja, das kam also in der Verhandlung alles zur Sprache, aber hat mir nicht zum Nachteil gereicht. Ich wurde verurteilt zu 2 Jahren auf 3 Jahre Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja, und in der Zwischenzeit, mein Mann wohnt immer noch in der Gegend, hat sich von der Frau in der Zwischenzeit getrennt und wir haben seit einem guten Jahr wieder Kontakt miteinander. Das ist ja verrückt. Er kommt zu mir nach Heilbronn. Wir telefonieren alle 2, 3, 4 Tage miteinander, haben also einen sehr guten Kontakt. Und nochmal zu der Geschichte. Ich habe die vage Erinnerung nicht mehr im Detail in Erinnerung. Vielleicht, wenn du sie grob nochmal erzählen könntest, was damals passiert ist. Ja, also mein Mann, wir hatten einen Altersunterschied von 21 Jahren. Wir waren 10 Jahre verheiratet, 3 Jahre vorher zusammen, also insgesamt 13 Jahre. Er ist jünger oder älter? Jünger. Jünger. Jünger, ja. Und irgendwie kam es dann dazu, er hat jemanden kennengelernt und wie das halt so ist, ich habe mir damals an dem Abend, wir haben noch zusammen in derselben Wohnung gewohnt, ich habe mir einen angetrunken, leider muss ich sagen, weil ich bin kein gewalttätiger Mensch, um Gottes Willen. Er hat in einem Zimmer in der Wohnung noch geschlafen und ich bin dann, als ich betrunken war, rein ins Zimmer und habe einfach auf ihn eingestochen. Und der Grund war ganz klar? Der Grund war Eifersucht. Ganz einfach Eifersucht, ja. Du hast, wie hattest du nochmal auf ihn eingestochen? Wohin gestochen? Ich hatte in dem Moment keine Ahnung. Das hat dann auch ein Psychologe vom Gericht, als ich das alles aufgearbeitet habe, gesagt, das war in dem Moment ein Blackout. Hatte dein Partner dich damals eigentlich nicht angezeigt? Nein, er hat die Aussage verweigert. Man kann sagen, er hat zu mir gehalten. Also er wollte nicht, dass ich irgendwie verurteilt werde. Wie schwer war er verletzt? Wo hast du ihn getroffen? Er hatte Stichwunde am Oberschenkel und er hatte Stichwunden in der Hand. Also er war im Krankenhaus, das war alles geklärt. Und im Krankenhaus, was hat er im Krankenhaus gesagt, was da passiert ist? Er hat gesagt, er möchte nicht drüber sprechen. Und das hat man dann so akzeptiert? Ja. So, nun kam es dann... Man hat ihn dann gehen lassen. So, dann haben die Dinge sich so entwickelt, wie du es gerade erzählt hast. Ihr wart dann wahrscheinlich zwischenzeitlich, waren getrennte Leute, oder? Ja. Wie lange insgesamt? Habt ihr nichts dann... Ich bin dann aus der Wohnung ausgezogen, bin nach Heilbronn, weil ich da noch alte Freunde hatte. Ich wollte weg aus der Gegend, aus der überhaupt aus der Umgebung, also aus Bayern. Bin dann wieder nach Heilbronn gezogen, hab da eine Wohnung gekriegt, hab da eine Arbeit gekriegt, das war alles okay. Und die Handynummer blieb die gleiche. Er hat mich dann irgendwann mal nach seiner Trennung angerufen. Ich war allein und ich bin allein. Und so hat sich das einfach wieder aufgebaut. Und wie sieht das genau heute aus? Wie würdest du den Kontakt beschreiben? Wir mögen uns. Er hat gesagt, er kann vergessen, aber nicht... Nee, er kann verzeihen, aber nicht vergessen. Das heißt im Klartext, dass er sich nicht... Das ist das, was zwischen uns steht. Ich habe ihm in der Zwischenzeit auch wieder gesagt, dass ich ihn liebe. Mhm. Wirklich von ganzem Herzen liebe. Mhm. Wenn er zu mir kommt, wir schlafen in einem Bett, mhm. aber ohne Sex oder irgendwas. Mhm. Aber also ja. Kannst du dir denn vorstellen, dass es wieder zu einer Richtung... Du kannst dir das vorstellen. Und du wünschst dir das auch. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Glaubst du wirklich, dass es Chancen hat? Er kommt jetzt Weihnachten wieder, weil er ist derzeit arbeitslos. Mhm. Ist in so einer Maßnahme, wo er also jeden Tag da zu so einer Schulung muss. Ja. Aber er kommt wieder Weihnachten, das haben wir gestern wieder besprochen. Wir telefonieren ja 2 Stunden am Tag. Wie weit wohnt er eigentlich jetzt von dir entfernt? Circa 300 Kilometer. Ah ja, okay, das ist schon eine weite Tour. Da kommt man nicht mal eben am Wochenende vorbei. Vielleicht braucht die Sache auch nochmal einfach ein bisschen Zeit, damit das Vertrauen wieder wachsen kann. Und vielleicht habt ihr dann wirklich noch mal eine Chance. Das wäre doch toll. Er sagt einfach immer, er kann alles verzeihen, aber er kann nicht vergessen. Mhm. Das ist das Problem. Immerhin. Und ich weiß nicht, wie ich das überwinden kann, indem du Vertrauen hast. Ja, indem du ihm Zeit lässt, indem du dich sehr gut verhältst und indem du einfach das Vertrauen entstehen lässt und ihm bloß keinen Druck machst. Ich glaube, das weiß ich eben nicht genau. Ich tue alles. Ich koche, ich mache alles. Aber es ist einfach nur dieses eine Wort. Ich kann alles vergessen. Aber das ist doch schon eigentlich ein großes Wort, wenn er sagt, ich kann es verzeihen. Gut, vergessen kann man ja sowas auch nicht. Ja, du hättest ihn fast umgebracht. Aber wie kann ich das vergessen? Überwinden. Mhm. Ich verstehe es nicht. Aber Marika, sei doch schon mal sehr froh, dass er sagt, ich kann es verzeihen. Mein Gott, das ist ja schon 90% von allem. Und dieses Nicht-Vergessen, ja, wir hoffen mal, dass durch ein gutes Miteinander das Vergessen immer mehr in den Hintergrund gerät. Ich könnte ihm hier in Heilbronn. Es geht ja jetzt auch ich könnte eine Wohnung hier haben. Ich könnte ihm sogar Arbeit geben bei mir im Betrieb, weil er ist ja körperlich nicht hundertprozentig einsatzfähig. Er ist schon Teilrentner. Mhm. Dann biete ihm das auch an und Hab ich doch. Okay, und er will es erst noch nicht. Er weiß es nicht. Er ist so der Schwank. Okay, dann lass ihn erstmal in Ruhe. Du hast es angeboten, er weiß, das Angebot steht. Er kommt Weihnachten, das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Da habt ihr viel Zeit miteinander. Und wie lange seid ihr jetzt schon wieder in Kontakt? Über ein Jahr. So, okay. Naja. Lass es in Ruhe gedeihen. Mehr kannst du nicht machen. Ja. Mehr kannst du wirklich nicht machen. In der Hoffnung, dass er die Sache auch fast vergisst irgendwann. Aber ich liebe diesen Menschen. Ja, und wenn du ihn wirklich so liebst, dann wird er das auch merken. Und dann wird er irgendwann vergessen. Da bin ich ganz sicher. Ich finde, es sind schon große Schritte passiert, Marika. Der ist wieder da. Ja. In anderer Kerl hätte dich das Leben nicht mehr angeguckt, dein Leben lang nicht mehr angeguckt. Ja. Und er hat das Wort. Bin ich ja auch glücklich drüber. So, und er hat das Wort Verzeihen gebraucht. Also was willst du erstmal mehr? Jetzt freu dich auf Weihnachten, mach's ihm schön, koch was Gutes, back was Leckeres. Und dann genießt ihr erstmal die schönen Tage miteinander. Und dann guckt man weiter. Hm? Okay. Liebe Marika, alles Gute für dich und für euch und für eure Beziehung wünsche ich. Danke. Tschüss, ciao. Schönen Abend. Danke dir auch, ciao. Hier ist Inge. Inge ist 72. Hallo Inge. Hallo Domian. Hallo Inge. Schön, dass du da bist. Ja. Weinst du? Nein. Was? Weinst du? Nein, das hört sich nur an. Das ist noch nicht mal eine Erkältung. Ist kein Männerschnupfen, nichts. Das sind Polypen. Achso, okay. Okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ja. Weswegen rufst du an? Gestern war der 28. Jahrestag von einem fürchterlichen Ereignis. Das war unser privater Weltuntergang. Wir standen vor einem Scherbenhaufen, mein Mann und ich. Unser kleines Holzhaus war abgebrannt und in dem Feuer sind 25 unserer Hunde gestorben. An Rauchvergiftung, nicht verbrannt, aber es war... 25 der Hunde? Hatte der eine Hundezucht oder sowas? Wir haben auch gezüchtet, aber wir haben einfach mit den Hunden zusammengelebt. Das waren unsere Familienmitglieder. So viele? Und fünf, ja, klingt ein bisschen verrückt, aber es ist halt einfach so viel geworden bei uns. Und die waren alle in dem Holzhäuschen? Waren alle drin, ja. Und wie ist es zu dem Unglück gekommen? Das war eine ganz unglückliche Verkettung. Der Vorgänger hatte den Kamin verkleidet mit Holz und hat gedacht, er macht es besonders gut und hat eine Asbestplatte runtergelegt. Und das war das Schlimme, denn Asbest brennt nicht selber, das heizt sich nur auf und zündet an. Und da war es halt passiert. Ich höre so ein Gebrumme. Ja, das ist Hundeschnarchen. Hundeschnarchen. Achso, ja. Durch das Asbest ist es dann zum Glühen gekommen und dann kam es zum... Kleiner Windzug und dann war es passiert. Und wart ihr am Schlafen? Nein, wir waren gar nicht zu Hause. Ach so. Da ist immer mittags einer von uns nach Hause gekommen, hat die Hunde rausgelassen und dann konnten wir wieder fahren, Geld verdienen. Und ja, als ich nach Hause kam, da war es schon passiert. Etwa 2 Kilometer vom Haus entfernt ist eine Kreuzung, da bin ich fast nicht durchgekommen. Da stand ein Polizist, hatte gesperrt und sagte, Sie können hier nicht durchfahren. Da hat es gebrannt. Ja, wo? Ja, bei dem Haus mit den vielen Hunden. Und dann... Sie können jetzt durchfahren, ich sag den Kollegen Bescheid, aber fahren Sie vorsichtig. Ich habe nur gedacht, lieber Gott, bitte nicht die Hunde, lass die überlebt haben. Dann kam ich an, da war schon alles voll. Polizei, Feuerwehr und. Gab es auch Hunde, die sich noch haben retten können oder die man retten? Fünf sind gerettet worden, 5 alte. Und mit denen, die waren dann auf der Grund zum Weiterleben. Ich wollte eigentlich nicht mehr. Ich habe zu meinem Mann gesagt, komm, lass was Schluss machen. Fahren wir in den Wald, nehmen die 5 mit und dann können wir einen Abgasschlauch ins Auto tun. Aber er hat mich dann zum Weiterleben überredet und das war im Endeffekt eine gute Entscheidung. Das glaube ich auch. Das wär eine falsche Entscheidung gewesen, dass ihr euch auch noch das Leben nehmt, nachdem schon so viel Unglück geschehen ist. Naja, es war für mich eigentlich zu Ende. Das war unsere Familie und die... waren halt tot. Die überlebenden Hunde, waren die verletzt? Überhaupt nicht, die waren nur verstört. Wie haben die es denn geschafft, da rauszukommen? Gar nicht. Die Feuerwehr hat die rausgeholt. Ach so. Da war ein Zimmer, das war durch eine halbe Tür verbunden und Rauchgas. Es gibt zweierlei, dass das über den Boden kriecht und dass das oben durch die Luft geht. Und die saßen in dem kleinen Zimmer, in unserem Esszimmer. Von da aus konnte man zum Parkplatz gucken. Auf dem Tisch und dadurch sind die durch das Riechgas vom Boden her nicht erwischt worden. Die Polizei hat dann alles eingeschlagen und die rausgeholt. Das heißt, die anderen Hunde sind nicht verbrannt, sondern nein, durch das... Nein, die lagen alle friedlich schlafend da. Das heißt, sie haben wahrscheinlich keinen schlimmen Tod gehabt. Nein, das haben mir damals auch alle Tierärzte gesagt, alle Fachleute, aber es hat mich damals erst nicht trösten können. Ich habe gedacht, die wollen mich nur trösten, aber ich habe es im Endeffekt glauben können. Wir haben dann einen Gutachter holen müssen wegen der Versicherung und der hat mir genau das auch bestätigt. Wie groß war das Haus eigentlich? 80 Quadratmeter. Ach, wirklich? Und da habt ihr so viele Hunde gehabt? Ja. Dann seid ihr aber Hundejack, was, oder? Und wie, nicht nur Hunde. Wir hatten auch noch 20 Papageien und Katzen. Wie und bitte? Die waren auch da drin? Nee, die Papageien waren in der Freivoliere. Die haben alle überlebt. Das waren alles. Auch bei den Hunden. Wir haben immer gesagt, unsere Asylanten, die wir aufgenommen haben, weil sie einen guten Platz brauchten. Und wenn die dann einmal bei uns einen guten Platz hatten, durften sie auch bleiben. Und die Katzen, was ist mit denen geworden? Die haben auch überlebt. Die waren draußen. Es waren allerdings nur 3 Katzen damals. Das wurden dann auch mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass man... natürlich auch Tieren gegenüber eine große Schuld empfindet. Ja, war es auch. Obwohl ihr ja nichts dazu konntet, ihr wusstet das ja nicht. Ihr habt ja nicht leichtfertig gehandelt. Nein, aber es war einfach das Gefühl, hätte man nicht vorher was merken können. Genau. Aber auch da haben uns alle Leute beruhigt. Und das ist überhaupt, was man dann für liebe Menschen kennenlernt oder kennenlernt, wie lieb die sein können, das war schon unwahrscheinlich. Wir hatten ja nichts mehr. Es waren die beiden Autos und die Kleider am Leib, die überlebt hatten. Alles andere war kaputt? Alles. Alle Fotos, alle Erinnerungen. Hattet ihr denn wenigstens eine ordentliche Versicherung? Ja, das war es auch. Da Das sagte auch der Gutachter, dann hoffentlich sind sie wenigstens gut versichert. Damit war klar, er sah auch, dass wir nicht schuld waren. Mhm. Das war schon, wir konnten auch wieder aufbauen, das heißt nicht so leicht. Denn die Behörden wollten eigentlich nicht, dass wir an der Stelle wieder bauten. Wir hatten rein rechtlich jeden Anspruch drauf. Mhm. Das war so eine Art Bestandsschutz, den wir da hatten. Mhm. Das Häuschen war uralt. Das war von einem englischen Offizier nach dem Ersten Weltkrieg gebaut worden. Und dann durftet ihr doch wieder da auf neu aufbauen. Ja, ja. Und da wohnst du jetzt auch. Da wohne ich jetzt und da schnarchen jetzt auch die Hunde. Ja, es sind aber nur noch vier. Oh, dann habt ihr euch aber sehr verkleinert. Ach, die leben ja nicht ewig. Und wir haben ja nie die Zahl gesammelt, sondern es ergab sich einfach so, dass es mehr wurden. Ne? Und jetzt sind es halt nur noch auch schon Teil Altersheim, die vier. Aber es ist herrlich, die zu haben. Und dann ist übrigens das passiert. Nach dem Feuer waren wir uns einig. Das ist nur noch durch ein Geschehenes zu übertreffen, an Schlimmen, was passieren kann. Ja, und vor 5 Jahren ist mein Mann dann gestorben, auch ganz plötzlich. Ja. Und da war es wieder so. Da waren noch 7 Hunde dann. Nein, da waren es 11 Hunde übrig. Mhm. Und ich musste ja weiterleben. Irgendwie konnte ich die ja nicht totschlagen, auch nicht totschlagen lassen. Und da habe ich weitergelebt und hab's auch geschafft. Und hast dich jetzt auch so mit dem Schicksal arrangiert? Ja. Ja. Es geht ja nicht anders. Ne? Denn Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Es war immer mein Traum, dass irgendwann, früher habe ich gedacht, ein Starfighter und habe mich dann, als sie die abgeschafft haben, mein Wunsch geändert, dass man Meteorit aufs Haus fällt und uns alle gleichzeitig trifft. Aber, aber so einfach geht's meistens nicht. Nee. Was für eine Geschichte, Inge. Danke, dass du angerufen hast und uns diese traurige und dennoch dann auch wieder gute Geschichte, gut in dem Sinne, dass ihr euch aufgerappelt habt und dass die Sache sich dann doch wieder gefügt hat. Wir haben gesehen, es geht irgendwo weiter, wenn man ein bisschen kämpft. Genau. Ja. Dann wünsche ich dir und deinen lieben Vierbeinern alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Und jetzt bin ich gespannt auf meinen nächsten Anrufer. Auf Marianne. Marianne ist 69. Guten Morgen, Marianne. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marianne. Ich habe eigentlich gestern angerufen zu dem Thema die beste Entscheidung meines Lebens. Ja? Ich habe mir diese Entscheidung sehr schwer gemacht, aber ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich bin nach 44 Jahren aus meiner Ehe ausgestiegen. Wann war das? Vor 4 Jahren. Nach 44 Jahren? Jawohl. Warum bist du nach so einer langen Zeit ausgestiegen? Mein Mann hat gesagt, er hat also nach 40 Jahren, er hat mich nur geheiratet, weil ich damals schwanger war. Und wir sind 3 Geschwister, wir sind nur selbstständig, weil wir uns nicht unterordnen können. Also es war immer eine Demütigung und es war immer permanent Bedrohung. Aber nachdem ich aus einer geschiedenen Ehe stamme, habe ich ja meinen ganzen Ehrgeiz reingesetzt, dass ich meine Familie erhalte. Ich habe 2 Kinder, also ich wollte unbedingt Familie erhalten und ich habe das betrachtet, also wenn ich das schaffe, war für mich echt Arbeit. Das heißt, der war die ganze Zeit schon so, während ihr verheiratet war? Ja, das war immer so, ja. Nicht nur in der letzten Zeit. Ich habe ihn abgöttisch geliebt und ich habe auch immer Hoffnung gehabt. Jetzt wird's, wie die Schwiegermutter weg war, jetzt wird's. Und dann war auch immer wieder mal ein Hoch. Aber dann habe ich 3-mal Krebs gehabt und bei der 3. Krebs-Reha sagt die Psychologin zu mir, und mit welchem Krebs wollen Sie uns nächstes Mal kommen? Weil meine Krebsarten nicht zusammenhängen. Mhm. Also ich habe keine Metastasen. Und da ging es mir dann, ich bin dann zu einem Hypnoseheiler gegangen und der sagt dann zu mir, mach dir keine Sorgen, lass es einfach laufen, es läuft schon. Und ich habe mir mein Leben lang Sorgen gemacht, wie ich die Ehe hinbringen kann, wie ich das schaffen kann. Und ich bin arbeiten gegangen, habe die Kinder gehabt und was, alles. Was, ich unterbreche, was meint ihr denn damit? Mach dir keine Sorgen, es läuft schon. Ich soll einfach alle Sorgen weglassen und ich habe es so verstanden und so sehe ich es heute noch. Ich habe mein Leben Gott in die Hand gegeben und jetzt habe ich das Gefühl, der gute Mann da oben mit dem grauen Bart hält die Fäden in der Hand und ich muss nur laufen, wie die Fäden gehen. Und so verläuft mein Leben jetzt. Marianne, aber vor 4 Jahren hast du dann gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Nee, ich bin dann sehr krank geworden. Ich hatte dann Stimmbandlähmung noch dabei. Also es ging überhaupt nicht mehr. Und eine Kollegin hat eine Wohnung gesucht und ich sag, ich schau dir im Computer und habe 3 Ortschaften eingegeben, wo die hinziehen wollte. Mhm. Und dazwischen hat sich eine Wohnung geklemmt in einer ganz anderen Stadt. Mhm. Da hast du gedacht, das wäre was für mich. Ne, die Wohnung hat mich gesucht und gefunden. Ja gut, aber da musst du ja... Ich habe die am anderen Tag angeschaut. Ich habe sofort diese 1.000 Euro Vermittlungsgebühr anbezahlt. Und es ging dann wie am Schnürchen. Und diese Wohnung, ich muss immer zwischenfragen, diese Geschichte mit der Wohnung, die du gerade erzählst, das kam, da warst du schon bei dem Hypnosetherapeuten gewesen. Das war 4 Monate hernach. Ah, okay. Nachdem. Und da kam die Wohnung. Und ich hatte das Geld zusammen. Ich konnte die kaufen. Und dann sagen meine Freunde, wann bist du unten, sag ich da und da. Da standen die da mit Leiter, mit dem Walzen und haben geweißelt und haben mir geholfen. Mhm. Ich habe so viel Hilfe gekriegt. Und sehr gut. Mit dem Geld aber hat geklappt. Ja, lass mich mal ein bisschen fragen. Du bist ja ganz begeistert, zu Recht auch. Geht's auch wirklich gut. Ich muss noch 2-mal im Jahr zum Arzt nach 3 Krebs-OPs und ich habe 2 Tabletten am Tag. Sehr gut. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als du gesagt hast, ich gehe? Ach, zuerst dachte ich, er ist so richtig dankbar. Und ich habe immer gearbeitet auch. Ich hätte ihm das ganze Geld gestohlen. Ich war faul, ich habe nichts getan. Und komischerweise, alles, was mich früher geärgert hat, das war nicht mehr Gegenstand. Es hat mich nicht mehr berührt, es hat mich nicht mehr getroffen. Okay. Und was er mir gesagt hat, habe ich immer gesagt, ja, ist okay, passt so. Und okay, ich erinnere an die Frage, wie hat er reagiert? Ja, am Anfang denke ich dankbar. Wie ich aber dann wirklich gegangen bin, sagt er zu mir, ich hätte heute gekocht, ich sollte mit ihm essen, das hätte mir bald das Genick gebrochen. Weil ich dachte, Mensch, wenn er jetzt noch sagt, probieren wir es nochmal, da wäre ich wieder umgegangen. Ja, gut, dass er es nicht gesagt hat. Und dann bin ich hierher gezogen und am Anfang hatte ich schon noch immer, war es richtig, durftest du das machen? Doch, das war richtig. Und jetzt habe ich mich wieder gefunden. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Und wenn du sogar dich gesundheitlich besser fühlst, ist der Beweis ja, dass du vielleicht die Krankheiten auch bekommen hast, weil du seelisch so unglücklich warst. Ich verarbeite alles, was mich belastet in Krankheit. Wenn mich heute etwas ärgert, dann brauche ich Taschentücher, weil ich Schnupfen habe. Wenn etwas ist, was schwer ist, dann habe ich Kreuzweh. Und jetzt geht's mir sowas von gut. Was haben die Kinder gesagt zu der Trennung? Der Sohn ist gut, die Tochter, das hätte sich bei mir, ich war ja dann 65, wie ich gegangen bin, und 3 Krebserkrankungen, und ob sich das für mich noch rechnet. Hat sie gesagt? Und ja. Was für ein alberner Satz. Und hat zu mir gesagt, 5 Tage nach meiner Schilddrüsen-OP, T2-Tumor, ich hätte sie damals abtreiben lassen sollen. Wie sie da drauf kommt, weiß ich nicht. Oh, das ist aber alles nicht schön. Ja, aber, und das hat mich auch sehr geplagt, aber ich habe voriges Jahr, ich wollte mir ein Buch kaufen zum Lesen, und da war nur das Deckblatt beschrieben und innen war es hohl. Und erst hatte ich Mut, weil ich das habe ich mir schicken lassen. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Wie, du hast deine Lebensgeschichte aufgeschrieben, oder wie? Alles aufgeschrieben. Ah. Und das ging mir so, wie wenn es jetzt weg ist. Alles weg. Ja, die Therapie des Schreibens. Ja. Liebe Marianne, die Sendung ist rum. Ich freue mich, dass du eine gute Entscheidung getroffen hast. Ja, ich genieße dein gutes Leben und die Freiheit. Ich kann es nur empfehlen und ich sage, wenn ich morgen tot umfalle, die 4 Jahre haben sich rentiert. So ist es richtig. Marianne, alles Gute. Tschüss. Das war die richtige Einstellung. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live. 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe pünktlich. Bis dahin. Ciao.